Ich trage Blut an meinen Fingern, Blut an meinen Fingern, das geht Druck in meinem Kopf. Blut an meinen Fingern. Nenn mich nicht Kopi, das hier ist für mich Therapie, weil es meiner Seele gibt, nach was sie sich so verzerrt. Eure Leben ohne Wehr, willst du Ärger, dann komm her. Wer von euch ja wer kann mich befreien aus dem Flammenmeer, das mich umgibt. Schwarzes Feuer brennt so tief, alles was die Flamme greift, wovon nur Asche übrig blieb. Dort im Schatten, wo du mich siehst, bleib ich verborgen vor den Augen und auch Ohren von Leuten, die in meinem Leben gar nichts haben verloren. Und ich habe mir geschworen, nie so zu sein wie sie, auch wenn die Hoffnung mich verließ und der Glauben mit verloren ging. Halt ich weiter durch, kein Verbiegen oder Brechen, bis zum Tag, an dem wir ab. Ich trage Blut an meinen Fingern, Blut an meinen Fingern, durch den Druck in meinem Kopf. Blut an meinen Fingern, ich trage Blut an meinen Fingern, Blut an meinen Fingern, durch den Druck in meinem Kopf. Blut an meinen Fingern, ich trage Blut an meinen Fingern, Blut an meinen Fingern, durch den Druck in meinem Kopf. Blut an meinen Fingern, ich trage Blut an meinen Fingern, Blut an meinen Fingern, durch den Druck in meinem Kopf. Blut an meinen Fingern, meinen Ärger, meinen Hass, meine Wut, meinen Zorn, meine Trauer und mein Nichtverstehen. Sag mir, wer kann mir diese Gefühle endlich nehmen? Denn ich bin sie alle leid und weil kein Stein dem anderen gleicht, mauer ich mich weiter ein. Ich will hier niemand sprechen hören, meine Gedanken, die mich verwirren. Hurenkinder wollen Spiele, doch ich öffne ihnen keine Türen. Meine Abscheu wird das Tor immer weiter schüren, doch ich lass mich nicht verführen zu dummen Taten. Ich hasse eure Fressen und eure Visagen, mit dem Hammer draufzuschlagen wär das, was ich am liebsten machen würde. Himmlische Chöre begleiten den Frieden.